Stellen Sie sich also eine kleine, quabblige, plattnasige Figur von einem Dr. Slope vor, von ungefähr 4½ Fuß perpendikularer Höhe mit einer Breite von Rücken und einer Janitscharentrommel von Bauch, worauf sich ein Feldwebel unter der Reitergarde nicht wenig hätte einbilden können. So sah der Umriss von Dr. Slopes Figur aus, welche, wie Sie wissen, wenn Sie Hogarths Zergliederung der Schönheit gelesen haben, wo nicht, so wünsche ich, dass Sie solche noch lesen, ebenso gewiss durch 3 Züge kalkiert werden kann als durch 300. So, sag ich, war der Umriss von Dr. Slopes Figur beschaffen, wie er ganz langsam, Schritt für Schritt, durch den Kot daherschwankte auf dem Rückgrate eines kleinen, winzigen Rössleins. Nun stellen Sie sich Abadja vor auf einem Riesen von Kutschpferde, das er zum vollen Galopp geprickelt hat und der ihm mit aller Hast entgegenreitet. Ich bitte Sie, mein Herr, nehmen Sie doch einen Augenblick Anteil an dieser Beschreibung. Hätte Dr. Slope den Obadja in einer Entfernung von 1000 Schritten wahrgenommen, wie er in einem schmalen Fahrwege ungeheuerlich auf ihn zujagte, sollte nicht ein solches Phänomen dem Dr. Slope in seinen Umständen eine fürchterliche Erscheinung gewesen sein? Was konnte Dr. Slope tun? Er bekreuzigte sich. Warum nicht gar? Mein Herr, der Doktor war ein Katholik. Er hätte besser getan, sich im Sattelknopf festzuhalten. Das wohl. Ja, wie die Sache ging, hätte er lieber gar nichts tun sollen, denn wie er das Kreuz schlug, ließ er seine Peitsche fallen und als er solche zwischen seinen Knie und dem Sattelleder wieder fangen wollte, verlor er den Steigbügel und indem er den verlor, verlor er auch den Sitz im Sattel und über die Menge aller dieser Verluste, welches nebenher beweisen kann, wie wenig das Bekreuzigen nutzt, verlor der arme Doktor seine Geistesgegenwart, sodass er sein Tier seinem eigentlichen Schicksale überließ, seitwärts davon herunterpurzelte und mit seinem breitesten Teile 12 Zoll tief im Moraste versunken liegen blieb. Obadja zog zweimal seine Kapuze vor dem Doktor ab, einmal, als er fiel und als er ihn sitzen sah, wiederum unzeitige Höflichkeit. Hätte der Kerl nicht lieber sein Pferd anhalten, absteigen und ihm helfen können? Er tat alles, mein Herr, was er in seinen Umständen tun konnte, aber der Schuss des Kutschpferdes war zu heftig. Er ritt dreimal in einem Zirkel um Dr. Slope herum und als er sein Pferd zum Stehen brachte, geschah es mit einem solchen Schwall von Schlamm, dass Obadja lieber eine Meile weit davon weg hätte sein mögen. Kurz, in seinem Leben war Dr. Slope noch nicht so transsubstanziert worden, seitdem das Transsubstantieren Mode geworden ist.